jungle, brother. Make Da ist der Caris Arts. Willkommen ins neue Jahr in der Sendung. Caris Arts wird die Drum and Bass Sendung. 2 Stunden Drum & Bass und in der letzten Stunde Surprise, welchen Deep House Set spiele, alles neue Tracks aus 2023. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, bleiben Sie dran. Sie können gerne auch kommentieren im Gästebuch. Ja, ich freue mich. Jetzt gerade läuft Can't Give You Up von High Contrast und dann geht's weiter mit diesen Getting Hot. Caris Arts, bis denn. We'll be right back. Ihr hört gerade Sinking, NI Imperial, Drum and Bass, Uhr letzte Stunde, Surprise, Deep House Mix von mir. Bis später, ciao. Mortal Kombat von Jam Thief ist der nächste Track. Viel Spaß. Stuff of the never. With it. and the stuff of the never. And the stuff of the never. Thank you. liebe Drum Bass Heads. Der brachiale Track gerade war von Mob Tactics Murderball. Und jetzt gerade läuft Light Up Wings. Also noch viel Spaß mit Light Up von Wings. The Carrots Out für euch. Ciao. Traditionelles Label, Drum and Bass Label, seit Anfang an dabei. Ganz oft Tracks davon Scheinman und NDC, jetzt aber von Mob Tactics. Gibt nachher noch ein Track davon. Viel Spaß.

set, then you better set correct. Can't be stiff in the legs, look alive, you ain't dead. But don't step on my crap, that's stress. Muscle so 1-2 skank, chop it up like chef. I can take you on a trip, tell me where you wanna go. I can take you to a rave, I can take you to a show. Let me take you to the ends, let me take you to the roads. That's why I'm gonna wait you, wait you. That's why I'm gonna wait you, oh. Team all raving, jump the queue cause I ain't waiting. Step dangerous, no mixer, just straight it. Sweet one, she won't shake it, hips don't lie but they're outrageous. Swear I seen your face before but right now I can't place it. Face it, face it. And if his father ever finds out, under. in a me hand. To talk to the people, that was my ambition. Nobody ever put no amount of money in me hand. So me start writing me lyrics and sing for me song. Starting at me room, then go a radio station. Me name starts spread right down the M1. 3 years later, and yes, me had it done. Everybody done, now me had the mic veteran. Veteran Triggerboo, wo jetzt gerade läuft, ist natürlich im Remix. Habe ich in den letzten Sendungen schon immer mal das Original gespielt. Der Remix ist von Alex Paris, einer meiner Lieblingskünstler. Den wollte ich unbedingt ansagen und auch spielen. Weiter geht's mit Find Your Rhythm von Ed Solo, schon im Mix. Weiter mit dem Deep House Set. Viel Spaß. Grow. revolution is creative and born in a place like this. So come follow me, no excuse, no apology, cause we're doing it properly with intention and honesty. Respect is the motive, in earth and heart and hold it. Each one teach one, yeah, each one reach one. Sing it from the top of your lungs, it's a celebration. I'm unstoppable. Gerade lief Squash, Total Science. Lieblingstracks, deswegen oft gespielt. Und jetzt Show wie aus Dezember, Tempest Pallux. We'll be right back.

Wochen. Jetzt ist Deep House Set bis Surprise. Das ist der Start hier mit Matt Masters. Words Collide. Danach kommt Slam Jazz. Viel Spaß noch mit dem Surprise Mix. Carous Arts. Thank you. I'm living in New York, baby. Yeah, I'm living in New York. I'm living in New York, baby. Yeah, I'm living in New York. I'm gusta, me gusta. Ay, papi, te quiero mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. Ay, papi, te quiero mucho. Hey. Caris Arts an den Decks. Deep House. Deep Mix. Besonderes Highlight sicher. Jetzt der Track, der jetzt inne läuft. Marmelot. Eben Roman Flügel Remix. Original von David Dorat. Viel Spaß damit. Auch das Original ist sehr schön.

This is electronic body music.